Abschnitt 27 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Poetarkos. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann, Abschnitt 27. Kapitel 29. Weihnachten in Gotthop. Und dann kam das Weihnachtsfest heran. In Bezug auf dessen festliche Begehung wollen die Grönländer hinter keinem anderen Volk zurückstehen. Schon Monate vorher beginnen die Vorbereitungen. Die Frauen sind eifrig mit dem Anfertigen einer Unmenge von schönen Kleidungsstücken, Anoraks, Beinkleidern und Kamikern beschäftigt, die mit strahlenden Stickereien verziert werden. Die ganze Familie, von den allerjüngsten bis zu den ältesten Mitgliedern, muss von Kopf zu Fuß in neuen festlichen Gewändern erscheinen. Besonders die jungen, unverheirateten Mädchen müssen sich putzen. Gehören sie einer der besser gestellten Familien an, die im Dienst der Handelskompanie stehen, so pflegen die Eltern im Sommer mit dem Schiffe etwas besonders Schönes an Stoffen aus Kopenhagen kommen zu lassen, wie man es nicht in der Kolonie findet. Am liebsten Seide. Ja, es ist sogar vorgekommen, dass sie Samt für ihre Töchter verschrieben haben. In ihrem neuen Staat, der gewöhnlich in aller Stille angefertigt wird, kommen sie dann an dem großen Fest zum Vorschein, eine immer strahlender als die andere. Unterhalten sich die Frauen anderer Länder über Putz und Kleider, so tun es die getauften Grönländerinnen nicht minder. Ich kann freilich nicht leugnen, dass die westgrönländischen Mädchen am Weihnachtsabend oft so bezaubernd aussehen, dass ein Vergleich für die Schönheiten jenseits des Meeres trotz ihres europäischen Pompes nicht immer vorteilhaft ausfallen würde. Aber nicht allein mit dem Anzuge macht man sich vor dem Fest zu schaffen. Um gehörig in körperlichen Genüssen schwelgen zu können, spart man wochenlang Geld zusammen, soweit ein Grönländer überhaupt imstande ist zu sparen. Und wenn man nichts hat, so verschafft man sich etwas, indem man die notwendigsten Gerätschaften an den Kaufmann verkauft. So zum Beispiel ist es nichts Ungewöhnliches, dass der Grönländer die Federn aus seinen Betten verkauft, um dafür einige Leckereien zu erstehen, und dann den Rest des Winters in aller Kälte nur mit einem baumwollenen Bezug bedeckt daliegt. Vor allen Dingen gilt es, sich Überfluss an Kaffee zu schaffen. Hieraus ersieht man, dass das Weihnachtsfest durch Überführung auf grönländischem Grund und Boden seinen Charakter nicht verbessert hat. Es ist der Ruin besorgter Familienväter und das Verderben aller Mägen. Es bringt eine kurze Freude, der oft ein langer, fühlbarer Mangel folgt. Dass dies in den Geschmack der Eskimos fällt, die sich mehr als jedes andere Volk die Lehre der Bibel sorget nicht für den morgenden Tag zu Herzen genommen haben, ist ganz selbstverständlich. Auch bei dem Koloniedirektor war man eifrig mit Vorbereitungen beschäftigt. Schon seit langer Zeit hatte unsere liebenswürdige Wirtin Dietrichson und Sverdrup Tüten, Körbe und andere Sachen aus buntem Papier verfertigt, während der Direktor einen Tannenbaum fabrizierte, indem er grönländische Wacholderzweige in einen Stock einfügte, der als Stamm diente. Und dann kam der Weihnachtsabend. Am Vormittage wurde der Tannenbaum aufgeputzt. Um 2 Uhr fand eine große Festfeier in der Kirche statt. Es betraf die Prüfung der Schulkinder. Bei einer solchen Gelegenheit sind natürlich alle Grönländer zugegen. Sobald die Feier beendet ist, stürzen einer alten Gewohnheit gemäß alle Kinder nach der Wohnung des Koloniendirektors, wo sie jedes eine Tüte mit Feigen erhalten. Als dieser Schatz nach Hause gebracht war, kamen sie auch zu uns, um sich von uns ein ähnliches Geschenk abzuholen. Es war eine ganze Völkerwanderung von diesen kleinen Pelzmenschen. Alle Kinder, die nur eben gehen können, kommen herangetrippelt. Sind sie unter dem Alter, so werden sie von ihren Müttern getragen. Für die Allerkleinsten nehmen es die anderen mit. Am Nachmittag um 5 Uhr fand ein Kirchenkonzert statt. Von einem aus Grönländern und Grönländerinnen bestehenden Chor, der lange vorher in aller Stille reingeübt war, wurden Weihnachtslieder gesungen, die teils von den Katecheten verfasst, teils von ihnen ins Grönländische übersetzt waren. Das Ganze machte einen liebenswürdig kindlichen Eindruck. Die Melodien waren frisch und schön, nicht schleppend und monoton, wie es die Melodien von Kirchenliedern leicht sind. Ein älterer, halb zivilisierter Grönländer, der sein Licht nicht gern unter den Scheffel setzte, meinte, dass der Kirchengesang ja freilich nicht mehr auf derselben Höhe stände wie zu seiner Zeit, dass er aber trotzdem sehr schön sei. Es wäre ungefähr so, als wenn man das Geräusch eines Tatarat-Berges, Möwenberges, höre, wo die Tatarten, Fußnote 93, Tatarat ist eine Möwenart, Ende der Fußnote, unter stetem Geschrei auf- und niederflattern. Nach dem obligaten Reisbrei und dem Rentierbraten beim Koloniedirektor, wo alle Mitglieder der Expedition eingeladen waren, wurde der Weihnachtsbaum unter großem Jubel angezündet. Als die Fröhlichkeit ihren Höhepunkt erreicht hatte, wurde ein großer, runder Kopf mit einer fürchterlichen Perücke zur Tür hineingesteckt. Er gehörte unserem Freund Joel, der nach einer Bierflasche fragen wollte, die er sich bei den Lappen gegen einige Eidergänse eingetauscht hatte, die er aber mit verschiedenen anderen Sachen zurückgelassen hatte, während er sich etwas beim Doktor zu schaffen machte, um bei der Gelegenheit in Veranlassung des Festes einen oder auch gar zwei Schnäpse zu ergattern. Er schien seinen Zweck erreicht zu haben. Große Heiterkeit erregten die lebhaften Gebärden, mit denen er beschrieb, wie lang ihm das runde Gesicht geworden war, als er wiedergekommen fand, dass alles verschwunden war. Bogasenami, Mititnami, Klisanami, Damasenami. Das heißt, Flasche nichts, Eidergänse nichts, Angelschlüre nichts, alles gar nichts. Er ließ sich jedoch durch eine neue Bierflasche bald über seinen Verlust trösten. Seine Verwunderung und der Glanz seiner dunklen Augen, die beim Anblick des Weihnachtsbaums und all der Lichter zu zwei runden Punkten wurden, erheiterten uns sehr. Groß war seine Freude, als er einige Tüten mit Weihnachtskonfekt erhielt. Reich wie ein Krösus kehrte er schwankenden Schrittes über die Berge zu seiner lieblichen Ehehälfte bei Neuherrnhut heim. Als ich am Morgen des ersten Weihnachtstages gegen 6 oder 7 Uhr in meinem süßesten Schlummer lag und mich im Traum nach Norwegen zurückversetzt glaubte, erschallte plötzlich ein Kindergesang, der sich mit meinen Träumen verwob. Der Gesang wurde lauter und lauter. Ich erwachte und hörte nun den lebhaftesten Weihnachtsgesang, der von einem großen Chor in dem Gang vor unserer Tür gesungen wurde. Die ganze Nacht hindurch war dieser Chor umhergegangen, hatte in allen Grönländerhäusern gesungen. Er endete seinen Rundgang nun damit, dass er alle am Orte ansässigen Europäer mit Gesang erweckte. Ich muss gestehen, dass es schön klang und dass ich meinesteils niemals auf so schöne Weise geweckt worden bin. Als aber der Gesang verstummt und der Chor weitergezogen war, schlief ich abermals sanft ein, um den verlorenen Pfad in dem Lande der Träume wieder aufzunehmen. Als ich am Morgen in die Küche hinauskam, stand Balto dort und unterhielt die Mädchen. Er sprach sich in einem längeren Vortrag über die grönländische Art und Weise, Weihnachten zu feiern, aus. Dieselbe gefiel ihm sehr. Er war die ganze Nacht von Haus zu Haus gezogen, der herrliche Kaffee, den er überall bekommen hatte. Es war noch nicht 10 Uhr des Morgens, und doch hatte er es an diesem Morgen bereits fertiggebracht, 24 große Tassen Kaffee zu trinken. Es hatte auch allerlei gegeben, was stärker war, was er freilich verschwieg, obwohl es aus seinen Augen und seiner Rede sprach. Ein solches Weihnachtsfest hatte er noch niemals erlebt. Es war alles zu herrlich gewesen. Bald nach Mittag gingen nach guter alter Sitte alle am Platze ansässigen erwachsenen Grönländer, Frauen wie Männer, bei den Europäern herum, um ihnen die Hand zu schütteln und ein fröhliches Weihnachtsfest zu wünschen, worauf man nur Iftlitlo, das heißt du auch, zu antworten hat, was freilich einförmig genug werden kann, wenn es zu mehr als 50 Menschen wiederholt werden soll. Zum Nachmittag um 3 Uhr waren die vornehmsten von den in der Kolonie ansässigen Grönländern, die Katecheten, der Buchdrucker, die Kifaker, das heißt die im Dienste der Handelskompanie Angestellte, sowie die Fänger sämtlich mit ihren Frauen zu dem Koloniedirektor eingeladen, um mit Kaffee, Schokolade und Kuchen traktiert zu werden. In ihrem besten Feststaat kamen sie alle, begrüßten die Gastgeber und setzten sich ruhig an die Wände. Es ging sehr feierlich zu, was ja auch kein Wunder war, denn sie befanden sich jetzt in dem Gesellschaftssalon des Nevertub, das heißt Kaufmann, eines der hohen Herren. Bald verbreitete sich indessen eine gemütlichere Stimmung über die Versammlung. Die Bewirtung übte hier wie gewöhnlich ihre Wirkung aus. Einer von den Grönländern, der in Kopenhagen gewesen war und der seinen Landsleuten zeigen wollte, wie es in der großen Welt zuging, bot einer der hervorragenden grönländischen Damen den Arm mit einer sehr ungeschickten Verbeugung. Sie verstand natürlich dies Manöver nicht, und er musste sie mit Gewalt mit sich schleppen, um sie, wie er sich ausdrückte, an einen würdigeren Sitz weiter in die Stube hineinzuziehen. Nachdem dies besorgt war, wandte er sich an mich, um mir auseinanderzusetzen, wie dumm seine Landsleute seien und wie sie geleitet werden müssten, wenn es sich um den feineren, geselligen Ton handelte. Jetzt können Sie, sagte er, meine Frau nehmen und sie an einen Ehrenplatz führen. Ich dankte ihm für die mir zugedachte Ehre und bedauerte, dass ich mich deren nicht würdig fühle. Der Mann hatte an jenem Abend übrigens etwas im Kopf. Er gehörte zu den wenigen Grönländern, denen am Fest Branntwein geschenkt werden durfte. Infolgedessen war er während der Festzeiten selten ganz klar. Des Nachts war er ganz unmöglich, so daß seine niedliche kleine Frau das Haus verlassen oder auf dem Boden schlafen mußte, obwohl sie sich nach Kräften dagegen zu wappnen suchte, indem sie Zeichen machte und Amuletts unter die Stuhlsitze befestigte, damit der Mann in der Trunkenheit gut sein sollte, so wie es der grönländische Aberglaube erheischt. Endlich verabschiedete man sich und zog weiter auf der heiligen Weihnachtswanderung, um in einem anderen Hause von neuem wieder zu beginnen. Am dritten Weihnachtstage gab der Koloniedirektor ein Gastmahl für die Kifaker und die besten Fänger der Kolonie. Man hatte zu diesem Zweck einen Raum gemietet, und dort wurde mit grauen Erbsen, Schweinefleisch, gesalzenem Rentierfleisch und Branntwein und Apfelkuchen als Dessert traktiert. Später gab es Punsch, Kaffee und Zigarren. Zu der gleichen Bataillen stellte man sich mit Teller, Tasse oder Schüssel, einem Löffel und einem Punschgefäß bewaffnet ein. Was man von seiner zuerteilten Portion nicht verzehrt, nimmt man mit nach Hause für Frauen und Kinder, die sich häufig auch während der Mahlzeit einfinden, um sich ihren Anteil zu holen. Erst spät am Abend endete dies Fest, das mit Tanz und Lustbarkeit in der Böttcherwerkstatt beschlossen wurde. Ende von Abschnitt 27.